Gemeint war eine bessere Welt ohne Krieg. Ulrich Schiller zum Sacharow-Besuch in den USA. Die Symbolwirkung des Sacharow-Besuchs ist außerordentlich. Mehr vielleicht als in jedem anderen Lande war Andrei Sacharow in den USA zum Beispiel zum Idealbild des anderen, des nicht-sowjetischen Russlands geworden. Genial als Wissenschaftler, kompromisslos engagiert als Bürger, bescheiden und tapfer als Mensch. Jimmy Carter hatte, um für seine Menschenrechtspolitik ein unübersehbares Signal zu setzen, gleich zu Anfang seiner Präsidentschaft einen Briefwechsel mit Sacharow begonnen. Das Brezhnev-Regime war außer sich, aber auch in Washington war die Menschenrechtsdiplomatie unmittelbar aus dem Weißen Haus nicht unumstritten gewesen. Unablässig haben die Amerikaner später gefordert, dass Sacharow aus seinem Exil in Gorki entlassen werde. Denn die schlimmsten Befürchtungen, dass einer sogenannten psychiatrischen Behandlung unterzogen wird, schienen nicht übertrieben. Es war für Gorbatschows Ansehen ein durchschlagender Erfolg, als der Generalsekretär Sacharow nach Moskau zurückholte und dessen Status in der Akademie der Wissenschaften wiederherstellte. Es fand deshalb die größte Beachtung, als Sacharow kürzlich Kritik daran übte, dass Gorbatschow handstreichartig das Politbüro umsetzte und selbst das Amt des Präsidenten noch übernahm. Institutionalisierung der Alleinherrschaft, die Gorbatschow ja eigentlich abschaffen will, das war der Tenor der Kritik. In den Migrantenkreisen in Amerika war dazu zu hören, Sacharow habe Gorbatschow kritisieren müssen, wenn er bei seinen Anhängern in der Sowjetunion glaubhaft bleiben wollte. Einmal ohne Drohgebärde. 71. Jahrestag der Oktoberrevolution, die traditionelle Militärparade auf dem Roten Platz. Doch auch da ändert sich was. Johannes Grotz geht zur Parade und Ansprache des sowjetischen Verteidigungsministers. Постепенно разрушаются стереотипы антисоветизма, беспочвенные домыслы о советской военной угрозе. Allmählich, so Jasow, werden die Stereotypen des Antisowjetismus und die unbegründeten Erfindungen einer sowjetischen Militärbedrohung zerstört. Jasow lobte die ersten Abrüstungsschritte, wies jedoch kritisch auf die westliche Diskussion um eine Modernisierung der verbleibenden Waffensysteme hin. Zurückhaltung auch bei der anschließenden Waffenschau. Wer die Parade am Bildschirm miterlebte, erhielt eher zivile Informationen über die jungen Burschen, die mit ihren Trommeln die Militärparade eröffneten. Über den Roten Platz, so die Ansagerin, marschieren zuerst die künftigen Dirigenten der Militärkapellen. Keine Überraschungen waren bei den Waffensystemen selbst zu erwarten. Die Show der ratternden und knatternden Panzerfahrzeuge und Raketenwerfer war in weniger als 9 Minuten vorbei. Dafür verwandelte sich der Rote Platz anschließend fast eine Stunde lang in ein Volksfest mit Tanzgruppen, Artisten und sogar ironischen Anspielungen. Ein Arbeiter hatte sich als Engel verkleidet. Auf seinen beiden Flügeln prangten die Schlagworte Selbstfinanzierung und wirtschaftliche Rechnungsführung. Doch sein angestrebter Höhenflug wird gehindert von einer schweren Eisenkugel an seinem Fuß mit der Aufschrift Bürokratie. Die Revolutionsfeiern am 7. November, in früheren Jahren eher Anlass für Machtdemonstrationen, haben unter Gorbatschow ihren Charakter gewandelt. Machtwort aus Rom. Der Papst hat entschieden, so steht's in der Tageszeitung Die Welt, der Berliner Bischof Meißner wird Nachfolger des vor mehr als einem Jahr verstorbenen Kölner Kardinals Josef Höfner. Der sowjetische Dissident unterstützte einmal mehr den politischen Reformprozess in seiner Heimat und appellierte gleichzeitig eindringlich an den Westen, Gorbatschows Bemühungen in dieser Hinsicht zu unterstützen. Perestroika sei kein für den Westen inszeniertes Theater, sondern eine extrem ernsthafte und grundlegende Angelegenheit, erklärte Andrei Sacharow. Nach Meinung des Atomphysikers würde ein Scheitern der Reform schwerwiegende Konsequenzen für die Weltpolitik nach sich ziehen. Ein interner Fehlschlag könnte von einer nach außen gerichteten Expansion begleitet werden, die das Sowjetsystem dann zum Überleben brauchen würde, sagte Sacharow. Der Friedensnobelpreisträger warnte vor einer, so wörtlich, Katastrophe, die die gesamte Menschheit bedrohen würde. Der Westen sollte deshalb am Erfolg von Perestroika interessiert sein und den Reformprozess kräftig unterstützen. Bei seiner Ankunft in den USA hatte der Physiker zunächst auf das Schicksal eines Dissidenten aufmerksam gemacht, der seit 8 Jahren in Arbeitslagern und sibirischer Verbannung leben muss. Der Mathematiker Majlanow hatte 1980 gegen Sacharows Verbannung öffentlich protestiert und war daraufhin verhaftet worden. Nun bleibt Sacharow ja einige Zeit in den Vereinigten Staaten. Was plant er für die Dauer seines Aufenthalts? Ja, für die nächsten 2 Wochen, die Sacharow hier in den USA bleiben wird, ist geplant, vor allem zunächst einmal ein Familienbesuch, wo er sich jetzt auch aufhält, eben in Boston, Massachusetts. Dort wird er seinen Stiefsohn besuchen. Am kommenden Sonntag dann eine 4-tägige Konferenz der Stiftung für Überleben und Entwicklung der Menschheit in Washington. Dort wird Sacharow als eines der Kuratoriumsmitglieder teilnehmen. Diese regierungsunabhängige Organisation, die im Januar in Moskau gegründet worden war, will internationalen Experten Gelegenheit zur Diskussion von Themen bieten, die weltweite Bedeutung Bedeutung haben. Nach Angaben des Weißen Hauses ist Anfang nächster Woche auch ein Treffen mit Präsident Reagan geplant. Wie gesagt, aber zunächst einmal der Stiefsohn Alex Semjonow und dessen Familie stehen auf dem Besuchsprogramm. Darüber hinaus könnte es sein, dass Sacharow sich einer medizinischen Behandlung in Massachusetts unterzieht. Er hat eine Herzkrankheit und wird sich möglicherweise dort behandeln lassen. Dem Physiker und Vater der sowjetischen Wasserstoffbombe war ja von den Behörden stets die Ausreise mit Hinweis auf sein Wissen um militärische Geheimnisse verweigert worden. Und deshalb ist man hier natürlich auch besonders gespannt, was dieser Besuch von Sacharow in den USA bringen wird. Nüchterne Zahlen der Kinderbeauftragten des Bundestages. Befragt wurden übrigens Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre. Erschreckend ist auch das Ergebnis einer Berliner Untersuchung. Sie zeigte, dass die Aufrüstung im Kinderzimmer parallel verlief zur realen Aufrüstung. Und schon Kinder haben Ängste, die eigentlich nur Erwachsenen eigen sein dürften. Waltraud Schoppe. 50% der Kinder und Jugendlichen haben ein Gefühl von Furcht und Angst bei dem Gedanken an Krieg. Es glauben 53% der Mädchen und 57% der Jungen an einen Atomkrieg noch zu ihren Lebzeiten. Vor der Explosion eines Atomkraftwerkes hatten 37% viel Angst und 28% etwas Angst. Und die Befragung, diese Untersuchung fand statt vor der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Ich melde mitsamt einem Kollegen Interesse an einem Interview mit dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Präsident der Sozialistischen Republik Rumänien, Nicolae Ceausescu, an. Der Termin kommt, nachdem Fragen schriftlich eingereicht, korrigiert, zurückgegeben und erneut abgeändert eingereicht werden, zustande. Flug nach Bukarest, Einquartierung in einem zentral gelegenen Hotel, dann bricht der Nachmittag an, für den das Interview angesetzt ist. Bügelfalte, Krawatte, Kammdurchsaar, kein Stäubchen auf den Schuhen, alles okay. Jetzt werde ich endlich über den großen Platz in das Gebäude dürfen, vor dem Polizisten üblicherweise den Passanten auf gut 150 Meter Abstand halten. Der sicherste Platz übrigens für Schwarzwächser, die am helllichten Tag vor dem ZK-Gebäude den mit todsicherem Blick ausgesonderten Ausländer ansprechen und ihr Geschäft machen. Die Sicherheitskräfte ringsum haben kein Auge dafür. Sie bewachen den Generalsekretär der Kommunistischen Rumänischen Partei und Präsidenten der Sozialistischen Republik Rumänien, Nicolae Ceausescu, vor seinem Volk. In Lampenfieber und Erwartung des seltenen Augenblicks platzt eine Stunde vorher ein Abgesandter aus dem ZK-Gebäude. Nur einer von uns beiden Journalisten werde von Ceausescu zum Interview empfangen. Das Bild ist wichtiger, der Fernsehkollege geht, ich bleibe und lese, einen freien Nachmittag hindurch, rumänische Zeitung. Der Kollege erlaubt sich, bevor er die schriftlich eingereichten und korrigierten Fragen stellt, Ceausescu gegenüber zu bedauern, dass ich nicht dabei sein dürfe. Noch ehe der Generalsekretär der Kommunistischen Partei und Präsident der Sozialistischen Republik Rumänien Luft holt, erklärt ihm einer seiner Höflinge, der andere Korrespondent habe aus technischen Gründen leider nicht nach Bukarest kommen können. Die verwirrende Angelegenheit ist im gleichen Moment erledigt. Ceausescu ist schon bereit, auf die schriftlich eingereichten und korrigierten Fragen seine Antwort von einem vor ihm liegenden Manuskript abzulesen. Am Abend sehe ich auf einem kleinen Monitor die Aufzeichnung des Fernsehinterviews. 30 Minuten Antworten, die ich kenne, die ich am Nachmittag im Leitartikel gelesen hatte. In längeren Spalten unter der Überschrift Thesen und Leitgedanken des Genossen Nicolae Ceausescu und so weiter. In der Fernsehfassung trat er als Darsteller, als Vervielfältiger auf. Trotzdem hätte ich ihn ganz gern auch mal persönlich gesehen. Fußnote zu Ceausescu. Einmal ist er gestickt, einmal auf einem Wandteppich abgebildet in Erz, in Stein, in Holz. Der Held der Helden, der Titan unter den Titanen. Weltgeschichtlich steht keiner seiner Hofpoeten an, ihn mit Alexander dem Großen, Julius Caesar, Napoleon oder Perikles zu vergleichen. George Tschudan fordert sogar Flüsse und Wälder von der Bukowina zu den Karpaten auf, eine C-Dur-Sinfonie mit ihm für den Auserwählten des Landes heldenhaften Führer zu singen. Im Nationalmuseum der Geschichte am Südende der Calea Victoriei im Bukarester Zentrum sind 10 Säle, die gesamte erste Etage mit ihren 2500 Quadratmetern Ausstellungsfläche vom Boden bis zur Decke dem Ceausescu-Kult gewidmet. Gedichte in der Urschrift, Skulpturen, Landkarten, die mit Glühlämpchen anzeigen, wo Ceausescu im In- und Ausland überall gewesen ist. Ceausescu inmitten Sonnenblumen und glücklicher Kinderschar, Öl auf Leinwand. Ceausescu mit Zepter und Präsidentenschärpe vor den großen Gestalten der rumänischen Geschichte, Öl auf Leinwand. Ceausescu im Sonntagsanzug, Jelena als weiße Fee neben ihm, über Rumänien schwebend von engelhaften Kindern, Jungfrauen und Jünglingen angehimmelt, Öl auf Leinwand. Bei Führungen für Werktätige und Schüler in Gruppen wird in Saal 3 auf einen Knopf gedrückt, dann erschallt vom Bukarester Opernchor gesungen, Ceausescu, Gloria, ewig wollen wir dich rühmen. Ehe ich mich ernsthaft nach Weihwasserbecken und Betschemel umsehe, holt mich ein Schatten in die Wirklichkeit zurück. Auf der anderen Seite einer Glasvitrine sehe ich einen Zivilisten eifrig notieren, wie ich auf die Devotionaliensammlung reagiere. Unten am Ausgang gehe ich rechts zum Hotel, er gegenüber zum Gebäude der Securitate, der Staatssicherheit. Einmal dann doch Ceausescu persönlich. Im ZK-Gebäude über Lifte, Treppen, verwinkelte Flure, endlose Gänge, ein kleinerer Saal. Auf dem Weg uniformierte Sicherheitskräfte in jeder Fensternische, fast neben jeder Tür. Im kleinen Saal zwischen Kristalllüster ein riesiger, den Boden fast völlig bedeckender Teppich. Ölbilder auf der Damasttapete, Moorlandschaft mit Birken, Bauern an einem Bach, Feldblumen, dörfliche Idyllen gleich auf mehreren Großformaten. Zimmerpflanzen von stattlicher Höhe, die Fenster, Wolkenstor verhangen, öffnen dem Blick das gegenüberliegende ehemalige Königsschloss. Dann ist er selbst im Raum. Was man auf Fotos und bei den Fernsehaufnahmen nicht wahrnimmt, er ist klein, das volle Haar täuscht ein wenig über das Alter hinweg, aber ins Gesicht sind ihm die 70 Jahre deutlich geschrieben. In den Augen liegt lauerndes Misstrauen. Die Lippen, der Mund zwischen Schmollen und Trotz, überhaupt drückt das unbewegte Gesicht am ehesten leichten Missmut aus. Die Stimme liegt hoch, Haltung und Gang wirken leicht linkisch. 5 Minuten lang kein Lachen, kein Lächeln, kein Schmunzeln. Lediglich auf die im diplomatischen Umgang erlaubten und von seinem Gegenüber eingeworfenen, scherzhaften Bemerkungen antwortet eine süß-saure, etwas gequälte Grimasse. Was müssen die Weichzeichner im Fernsehen, was müssen die Fotografen, die Retoucheure in den Labors für Arbeit haben, um aus Ceausescu täglich den Conducator, den Führer des rumänischen Volkes zu machen? Michail Gorbatschow, Staats- und Parteichef der UdSSR, erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Nicht nur im eigenen Land, wo seine Politik der Offenheit die Menschen hoffen lässt, auch im Ausland. Dank Gorbatschow ist das von den USA geprägte Bild der Sowjetunion als Reich des Bösen doch weitgehend verschwunden. Eine erfreuliche Entwicklung könnte man meinen, aber es gibt auch Leute, die sich Sorgen machen. Konkret sind dies die knapp 200 Parlamentarier der NATO-Versammlung in Hamburg. Sie äußern ihre Skepsis in einem Resolutionsentwurf und da heißt es, unter Gorbatschow falle es immer schwerer, die Notwendigkeit einer atomaren Abschreckung zu begründen. Heute Mittag Meinung. Die Meinung von Ernst Alfred Reiß. Mag Präsident Gorbatschow im Innern mit seiner Politik der Umgestaltung und Öffnung auch noch nicht allzu weit vorwärts gekommen sein? Das Erscheinungsbild der Sowjetunion im Westen hat er schon gründlich verändert. Nach einer Infas-Umfrage sind nur noch 18% der Deutschen über eine Bedrohung aus dem Osten besorgt. 62% machen sich dagegen keine Sorgen mehr. Und im Politbarometer des ZDF sind es gar 80% der Bevölkerung, die sich durch die Sowjetunion nicht mehr militärisch bedroht fühlen. Die Konsequenz? Nur noch 3% der Bundesbürger wollen höhere Verteidigungsausgaben mittragen. 71% dagegen meinen, die Rüstungslasten müssten sinken. Das macht der NATO verständlicherweise Kummer. Sie muss um den Rückhalt für ihre Sicherheits- und Verteidigungspolitik fürchten. Führende NATO-Politiker und Militärs sprechen deshalb immer häufiger vom Unterschied zwischen Schein und Sein in der sowjetischen Politik. Die Sowjetunion, so argumentieren sie, rüstet trotz aller schönen Worte unentwegt weiter. Sie modernisiere ihre Waffen. Die Angriffs- und Invasionsfähigkeit ihrer Streitkräfte sei ungebrochen. Das ist wahrscheinlich nicht falsch. Wahrlich rüstet und modernisiert auch die NATO, wie das Internationale Institut für Strategische Studien in London erst kürzlich festgestellt hat. 300 Milliarden Dollar im neuen amerikanischen Militärhaushalt sind auch kein Pappenstiel. Es macht wenig Sinn, wenn sich die NATO jetzt über Gorbatschows geschickte Friedensmanöver aufregt. Der Unterschied oder der Gleichklang zwischen Worten und Taten lässt sich nur aufklären, wenn der Westen Gorbatschow beim Wort nimmt. Mitte nächsten Jahres soll das Gesamtkonzept der NATO für Abrüstung und Rüstungskontrolle fertig sein. Bis dahin ist es auch höchste Zeit, Aktion an die Stelle von Reaktion zu setzen, um das Vertrauen der eigenen Öffentlichkeit in das zurückzugewinnen, was unumgänglich für die Sicherheit getan und was in die Abrüstungsverhandlungen eingebracht werden muss. Um 4 Uhr NSZ startete die Sowjetunion ihre erste Raumfähre namens Buran, der Schneesturm. Auf dem Jungfernflug, der schon nach 2 Erdumdrehungen und 3,5 Stunden Flugzeit beendet wird, ist die Raumfähre unbemannt. Im Normalbetrieb bietet Buran einer Besatzung von 2 bis 4 Personen sowie weiteren 6 Passagieren Platz. Mit dem heutigen Start beginnt für die Sowjetunion, die sonst besonders im Bereich der Langzeitversuche im Weltraum führend ist, eine neue Etappe. Das gilt auch für den Einsatz der größten Trägerrakete der Welt namens Energia, die mit einer Nutzlast von 100 Tonnen die Raumfähre Buran in das Weltall gehievt hat. Diese Trägerrakete war bereits einmal getestet worden und ist so konstruiert, dass Teile davon wiederverwendet werden können. Zum Start von Buran gab der Chef der sowjetischen Raumfahrtbehörde bekannt, dass man weitere Raumfähren bauen wolle. Gleichzeitig schränkte er ein, dass man nicht mehr als 2 bis 4 Flüge pro Jahr anstrebe. Der erste Startversuch von Buran war nur 51 Sekunden vor dem Zünden der Trägerrakete vom Computer automatisch abgebrochen worden, weil sich die Verbindung der Rakete zur Plattform der Startrampe nicht gelöst hatte. Nur 200 Minuten dauerte der Flug, bis die Buran auf einer Betonpiste rund 12 Kilometer vom Startplatz entfernt wieder aufsetzte. Da mag sich der Raumfahrtlaie fragen, warum eifern die Sowjets den Amerikanern mit Raumfähren nach? Sie sind doch eigentlich viel weiter mit ihren bemannten Weltraumstationen, oder nicht? Anatol Johansen versucht uns diesen Wettbewerb der Systeme im Himmel und auf Erden verständlich zu machen. Frappierend ist die äußere Ähnlichkeit der sowjetischen Raumfähre mit den amerikanischen Raumtransportern. Doch ein gravierender technischer Unterschied liegt darin, dass der amerikanische Raumtransporter über 3 Triebwerke mit je 200 Tonnen Schub verfügt, die neue sowjetische Fähre aber von der russischen Großrakete Energia in den Weltraum geschleppt wird. Doch so deutlich wie der Erfolg des neuen russischen Raumfahrzeugs auch sein mag, er wirft doch eine Frage auf. Warum haben die Sowjets überhaupt Buran-Schneesturm entwickelt? Immerhin haben sie selbst mit ansehen können, wie die Amerikaner mit ihrem Space Shuttle in die Irre gelaufen sind. Er sollte ursprünglich pro Start 10,5 Billionen Dollar kosten. Heute liegt man pro Flug bei rund 100 Millionen Dollar mit ständig wachsender Tendenz. Ebenso erwies sich die amerikanische Entscheidung als falsch, zugunsten des Raumtransporters den Bau der meisten nicht wiederverwendbaren Raketen einzustellen, denn nach der Explosion der Raumfähre Challenger kam die amerikanische Raumfahrt praktisch für mehr als 2 Jahre zum Erliegen. Die Sowjets aber haben für den Transport von Menschen ins All ihre bewährten Soyuz-Kapseln. Die Forschungsarbeiten wiederum, die von den Amerikanern in Ermangelung einer eigenen Raumstation im Raumtransporter durchgeführt werden, können die Sowjets in ihrer Mir-Station absolvieren. Schließlich sind sie auch in der Lage, beliebige Nutzlasten mit schweren Trägerraketen wie etwa der Proton, die 20 Tonnen Nutzlast ins All trägt, zu transportieren oder mit der riesigen Energia, die mehr als 120 Tonnen Nutzlast schleppt. Wozu also die neue Raumfähre Buran? Man kann die Deutung zumindest nicht ausschließen, dass es sich zum Teil um ein Prestigeobjekt handelt. Man will mit den Amerikanern gleichziehen. Hier zeigt sich im Übrigen auch eine Parallele zu Westeuropa. Auch die Europäer wollen ja ihre bemannte Raumfahrt nicht mit einer einfach zu konstruierenden und relativ billigen Kapsel beginnen. Nein, man legte sich, und da ist sicher technologisches Prestige im Spiel, auf einen eigenen kleinen bemannten europäischen Raumtransporter Hermes fest. Vielleicht haben also auch die Russen ein ähnliches Motiv, um mit den Amerikanern jetzt gleichzuziehen. Ein realistischerer Grund wäre schon, dass die Sowjets offenbar auch an weitreichende bemannte Flüge bis etwa zum Mars denken. Hier müsste eine Technologie entwickelt werden, mit der auch relativ große bemannte Raumfahrzeuge gestartet und unterhalten werden könnten. Geht man schließlich in den militärischen Bereich, so dürften die Russen ein noch näher liegendes Motiv haben. Die Amerikaner haben ja vor aller Welt demonstriert, wie es mit Hilfe einer Raumfähre möglich ist, Satelliten im Weltraum einzusammeln und zur Erde zu bringen. Denkt man an das von den Sowjets wohl immer noch als Bedrohung empfundene amerikanische SDI-Programm, so wird deutlich, dass auch die Möglichkeit zur Bergung oder Vernichtung gegnerischer Satelliten bei den Sowjets im Spiel gewesen sein könnte. Sobald jetzt die Daten des ersten unbemannten Einsatzes von Buran ausgewertet sind, werden die Sowjets auch mit bemannten Flügen beginnen. Sie haben bereits angekündigt, dass nach dem Testflug Unternehmen mit 2 oder 3 Kosmonauten eingeplant sind. In der amerikanischen Fachpresse wird inzwischen die neue sowjetische Raumfähre wegen ihrer verblüffenden Ähnlichkeit mit dem US Space Shuttle schon als Shuttle-Ski bezeichnet, genauso wie die russische TU-144 einst Concorde-Ski hieß. Es bleibt allerdings zu hoffen, dass Buran das Schicksal der TU-144 erspart bleiben wird, denn diese Concorde-ähnliche Maschine musste schon vor Jahren wegen erheblicher technischer Mängel aus dem Verkehr gezogen werden. Seit dem 15. Mai 1948 gibt es den Staat Israel. Ebenso lange warten die Palästinenser auf ihren Staat. Historische Stunde bei der NATO. So wenig spektakulär die Routinetagung der Nordatlantischen Versammlung in Hamburg bisher verlaufen ist, so aufsehenerregend eine Rede vor den Teilnehmern heute Vormittag. Zum ersten Mal sprach ein Politiker eines Warschauer Paktstaates vor Vertretern des westlichen Militärbündnisses. Der ungarische Staatssekretär Horn versprach Glasnost mehr Offenheit. Aus Hamburg Karl-Heinz Harenberg. Dabei hat Horn keine sensationellen Vorschläge gemacht, sondern die Parlamentarier eindringlich gebeten, die Reformen in Ungarn und den anderen osteuropäischen Ländern zu unterstützen. Und zwar erstens durch bessere Wirtschaftsbeziehungen, zweitens durch Verzicht auf Diskriminierung, wie sie nach Ansicht des Ungarn zum Beispiel im Technologietransfer weiterhin stattfindet, und drittens schließlich durch baldige Abrüstungsvereinbarungen, weil das Wettrüsten die inzwischen erreichte Entspannung noch immer gefährde. Insbesondere forderte Minister Horn die Volksvertreter aus den 16 NATO-Staaten auf, mitzuhelfen, dass in ihren Ländern Vorurteile abgebaut werden. Wie umstritten es auch in der Nordatlantischen Versammlung ist, ob und wie sich der Westen gegenüber den östlichen Entwicklungen verhalten soll, zeigte sich bei der Diskussion im politischen Ausschuss über die Ost-West-Beziehungen. Der Norweger Jan Petersen als Berichterstatter bemühte sich, seine Kollegen für mehr wirtschaftliche Hilfe, insbesondere Kredite und Handelserleichterungen, zu gewinnen, da wirtschaftliche Erfolge auch die innenpolitischen Bedingungen verändern würden. Dabei solle man die Osteuropäer nicht als gesichtslosen Block betrachten, sondern stärker als bisher auf die jeweiligen nationalen Vorgänge reagieren. Auch bei der Nordatlantischen Versammlung. Der Sprecher der Delegation der USA, Howard Beermann, begrüßte zwar den Bericht des Norwegers, teilte aber die Auffassung der US-Delegation mit, dass Handelserleichterungen und ähnliche Vergünstigungen erst gewährt werden sollten, nachdem Menschenrechte und der Liberalisierungsprozess verwirklicht seien. Man darf gespannt sein, wie sich die Versammlung insgesamt zu diesem Problem stellen wird. Unterschlagene Millionen aufgetaucht. Alles deutet darauf hin, dass zwei Beamte des Bundesforschungsministeriums siebenstellige Summen aus dem Behördenhaushalt auf eigene Konten abgezweigt haben. Mutlangen. Die amerikanische Armee hat die ersten 9 Pershing-2-Raketen von ihrer Basis in Mutlangen bei Schwäbisch Gmünd abgezogen. Der Abzug ist Teil des INF-Abkommens der Supermächte über die Verschrottung der atomaren Mittelstreckenraketen in Europa. Im sowjetischen Parteiorgan Pravda sind heute ausführliche Berichte der 3 in die baltischen Republiken entsandten Politbüromitglieder nachzulesen. Die hohen Parteifunktionäre waren nach Riga, Tallinn und Vilna gereist, um die Bedenken der Esten, der Letten und der Litauer gegen die geplante Verfassungsreform zu zerstreuen. In ihren Berichten sprechen die Funktionäre von einer zunehmenden politischen Spannung im Baltikum. Aus dem ARD-Studio Moskau dazu Johannes Kotzki. Mahnungen und Warnungen der Moskauer Zentralmacht an die baltischen Republiken füllen die Zeitungsspalten der Pravda. Ausführlich dokumentiert das Parteiblatt die Reden der 3 Politbüromitglieder, die in Estland, Litauen und Lettland bei Parteitreffen die Grenzen für den Spielraum der dortigen Nationalbewegungen definiert haben. Die sanftesten Töne schlug Moskaus Abgesandter Politbüromitglied Zhunkov in der litauischen Hauptstadt Vilnius an. Gegenüber der relativ gemäßigten Nationalbewegung in Litauen gab er sogar mit Verständnis zu erkennen, dass dort die Herausbildung der politischen Kultur in der Bevölkerung erfolge. Dabei gestand er zu, so wörtlich, dass der nationale Faktor und seine Rolle in unserem Staat unterschätzt wurden. Gleichwohl appellierte er, man könne auf den sozialistischen Internationalismus nicht verzichten. Ferner rechnete er den Litauern vor, dass ihre wirtschaftliche Kapazität und ihr Lebensstandard auf Arbeitsteilung mit anderen Sowjetrepubliken beruhe. Schärfere Worte fand der neue Chefideologe Medvedev, der vor Parteileuten in der lettischen Hauptstadt Riga sprach. Er klagte darüber, dass in manchen Städten bereits Unterschriftensammlungen gegen laufende Reformvorhaben organisiert seien. Die nationalen Fronten, ein Zusammenschluss verschiedener Organisationen in den baltischen Staaten, sehen die Rechte ihrer Unionsrepubliken durch die angestrebte Verfassungs- und Wahlreform eingeschränkt. Chefideologe Medvedev wehrte sich auch gegen den Vorwurf, der Anteil der Letten sei gezielt durch Zuzug von Russen geschmälert worden. Dabei klagte er über, so wörtlich, verletzende Ausfälle und Intoleranz in der Republik. Erscheinungen, die des Öfteren auch einen aggressiven und bedrohlichen Charakter für die Perestroika gewinnen. Der ehemalige KGB-Chef Chebrikow vertrat die Meinung Moskaus in der estischen Hauptstadt Tallinn. Er rügte dabei vor allem das Zentralkomitee der dortigen kommunistischen Partei wegen seiner Teilnahme an der nationalen Bewegung. Die Situation in der Republik, so warnte Chebrikow, sei charakterisiert durch steigende politische Spannungen. Er sprach dabei von Aktivitäten extremistischer Art. Es vollzieht sich eine Spaltung der Bevölkerung nach Nationalitäten, so seine Bestandsaufnahme, und zwar nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch auf manchen Parteiebenen. Trotz der harschen Kritik wollte Chebrikow aufgeschreckte Gemüter offensichtlich mit dem Hinweis beruhigen, dass die Zentralmacht im derzeitigen Stadium nicht denkt, im Baltikum einzugreifen. Die Situation sei zwar gefährlich, meinte er, und er glaube, man müsse Kräfte finden, um dies zu stoppen. Doch was und wie das passiert, so der Politbüromann, solle man vor Ort selbst entscheiden. Keiner wird hierher kommen, um dabei zu helfen. Aus Washington Informationen von Burkhard Wirke. Es ist kein Gipfel, heißt es offiziell auf amerikanischer Seite. Wie sonst sollte man aber das Treffen Gorbatschows mit Reagan und Bush überschreiben? Der sowjetische Parteichef wird Anfang Dezember nach New York zur UNO kommen. Und in guter, neuer sowjetischer Tradition will sich Michail Gorbatschow staatsmännisch zeigen, sich von Ronald Reagan verabschieden und George Bush als künftigen Mann im Weißen Haus begrüßen. Noch ist nicht klar, wo genau das Treffen stattfinden wird. Vermutlich werden Reagan und Bush nach New York reisen. Ein Treffen am Rande der UNO-Vollversammlung besitzt natürlich nicht den eleganten äußeren Charakter einer offiziellen Staatsvisite. Ob dieser 5. Zusammenkunft Reagans mit Gorbatschow tatsächlich das Gewicht eines Gipfels beizumessen sein wird, hängt freilich vom Gesprächsstoff ab und damit in erster Linie von George Bush. Der gewählte Präsident der Vereinigten Staaten hatte auf einer Pressekonferenz letzte Woche noch verkündet, er wolle ein schnelles Treffen mit Gorbatschow, vor allem aber ein substanzielles. Das schnelle Treffen hat Bush bekommen, vermutlich rascher als erwartet. Die Nachricht ist zudem früher an die Öffentlichkeit durchgesickert als von offizieller Seite gewünscht. Für die Substanz in der Unterredung kann der amtierende Vizepräsident nun selbst sorgen. Bush will...